17. Kapitel: Die neue Großloge von Wien. Die Zeit der Duldung der Freimaurerei ist nun vorüber. Sie ist zur Herrschaft gelangt. Der Tyrann Kaiser Karl I. ist vertrieben und weilt nun in den Schweizer Bergen, von wo vor mehr als 600 Jahren sein Ahnherr Rudolf von Habsburg herbeigerufen worden war, um der kaiserlosen, der schrecklichen Zeit ein Ende zu machen und in ganz Deutschland Zucht und Ordnung wiederherzustellen. Diesem ersten Habsburger gelang das Riesenwerk. Der letzte Spross desselben Stammes hat durch seine schier unglaubliche Milde am unrechten Ort nicht nur das alte Habsburgerreich zerschlagen, er hat vielmehr den Zusammenbruch des ganzen Deutschen Reiches geradezu mitverschuldet. Ich will den jungen, von allen guten Geistern so ganz verlassenen Kaiser weder schmähen noch anklagen, aber jeden Tag meines Lebens beklage ich das furchtbare Schicksal unseres niedergetretenen Volkes, das in seiner beispiellosen Einfalt und Harmlosigkeit dem ruchlosen Treiben der inneren Feinde nicht jene wachsame Aufmerksamkeit geschenkt hat, die einen Clemenceau, einen Lloyd George, man mag sonst über diese beiden denken, was man will, so sehr auszeichnet. Nie und nimmer hätten wir unter einem Bismarck den Weltkrieg verloren, wären unsere Staatsmänner hüben und drüben unseren Heerführern gleichwertig gewesen. Nie wäre es zu einem derart schmachvollen Zusammenbruch gekommen. Kaiser Karl ist nun vertrieben, sein Nachfolger ist Sir William Goode, der von den Ententemächten unserer hilflosen Republik als oberster Beherrscher aufgenötigt werden soll. Er steht an der Spitze jener Überregierung, die sich Reparationskommission nennt, ist Engländer, Jude und, was gilt die Wette, sicherlich auch Freimaurer. Der wird nun unser Land regieren. Ihm zur Seite treten als seine vertrautesten Ratgeber unsere einheimischen Freimaurer mit und ohne Schurz. Die Großloge von Wien hat sich inzwischen als ordnungsgemäße, gerechte und vollkommene Großloge aufgetan. An der Spitze des Ministeriums des Innern stand damals als Staatssekretär ein christlichsozialer, Dr. Mataja, an der Spitze der Landesregierung ebenfalls ein christlichsozialer, Leopold von Steiner. Jener wurde durch den sozialdemokratischen Unterstaatssekretär Glöckel, dieser durch einen anderen Sozialdemokraten, den Landeshauptmannstellvertreter Sever, bearbeitet und dahin beeinflusst, die Bildung des Vereins Großloge von Wien zur Kenntnis zu nehmen, wodurch die Freimaurerei in Österreich ihre amtliche Anerkennung gefunden hat. Im Logentempel Wien I, Dorotheagasse 12, erfolgte am 31. Mai 1919 die endgültige Wahl des Großmeisters. Bruder Dr. Richard Schlesinger wurde einstimmig gewählt und der Vorsitzende, Bruder Hans Neser, erteilte ihm Huldigung und Gruß in 3x3. Zu deputierten Großmeistern wurden gewählt die Brüder Dr. Karl Ornstein, Hans Neser und Dr. Adolf Kapralik. Zu Großbeamten folgende Brüder: Felix Kopetzky zum ersten, Johann C. Barolin zum zweiten Aufseher. Zu Aufseherstellvertretern Friedrich Artner oder Abeles und Dr. Alexander Minz. Zu Großrednern Dr. Emil Frankel, Dr. Gustav Spieler und Eduard Zinner. Zum protokollierenden Großsekretär Bruder Otto Fuchs, zum korrespondierenden Großsekretär Bruder Dr. S. H. Rumpler, zur stellvertretenden Großsekretärin Dr. Robert Pelzer und Heinrich Glücksmann, zum Großschatzmeister Franz Fischer, zum Stellvertreter Bruder Fritz Walker, zum Großbibliothekar Balduin Bricht, zum Großalmosenier Bruder Alton Walk, zum Großzeremonienmeister Dr. Ottokar Mascher, zum Großschaffner Heinrich Kehrer, zum Großtempelhüter Angelo Carraro, zum Großquästor Rudolf König, zum Großarchivar Heinrich Glücksmann. Hierauf wurden die 15 von der Großversammlung zu wählenden Bundesräte, Präsident, stellvertretender Präsident und Richter des Großlogengerichtshofes gewählt und ins Gelöbnis genommen. Am 1. Juni 1919 fand dann im früheren Palast des Erzherzogs Ludwig Victor die Festarbeit statt, an der gegen 600 Brüder in maurerischer Bekleidung teilnahmen. Es ist nur der übergroßen Bescheidenheit der hochehrwürdigen Brüder zuzuschreiben, dass sie für ihre Festarbeit nicht die Säle der ehemaligen K&K Hofburg in Anspruch genommen haben. Der Großmeister Bruder Schlesinger wurde feierlich eingeholt und in 3x3 begrüßt. Auf die markige Rede des Großmeisters folgte die geistsprühende Rede des Bruder Dr. Alexander Minz. Aus ihr ist zu entnehmen, dass heute alle Freimaurer ein ungeheucheltes Gefühl freudiger Zuversicht beseelt und dass für sie alle nunmehr das beruhigende Wort gilt: Die Loge ist gedeckt. Mit beißendem Spott macht sich Bruder Minz über die früheren Regierungen lustig, welche die Freimaurer in beschämend hohem Maße für ungefährlich, ja für bloße Schwarmgeister von ausgesprochener Friedfertigkeit hielten. Das lässt tief blicken. Geistsprühend ist insbesondere der Satz, dass man sie, die Freimaurer, bisher als eine Art von Kammerknechten des Königs von Ungarn betrachtete. Als Kammerknechte des Königs galten nämlich im Mittelalter die Juden. Und dass man ihnen, den Freimaurern, bloß eine recht bescheidene geistige Ghetto-Existenz gönnte. Dr. Minz gibt durch diese köstliche Selbstverspottung mittelbar zu, dass die Wiener Freimaurer bestimmt keine Antisemiten sind, noch waren, ganz im Gegenteil. Auch sonst erfahren wir aus ihrem eigenen Munde recht erbauliche Dinge. So versichert uns der Großmeister Schlesinger, dass die Freimaurer von jetzt ab eine freimaurerische Tätigkeit im eigentlichen Sinne entfalten werden. Die bisherige Tätigkeit der sogenannten humanitären Vereine in Österreich war also bloß Mumpitz, berechnet, den Behörden Sand in die Augen zu streuen. Ja, der Großmeister selbst ist es, der die Überzeugung ausspricht, dass die Logen heute Politik treiben müssen. Natürlich nur soziale Politik, beileibe keine Parteipolitik, denn das würde sich mit dem obersten Grundsatz der Freimaurerei, der Toleranz, nicht vereinbaren lassen. Also, um soziale Politik zu treiben, braucht man die Logen mit ihrer sich jeder Aufsicht entziehenden Tätigkeit. Dazu braucht man die ganze Geheimniskrämerei, die scharfen Vorkehrungsmittel bei der Aufnahme, die überaus strenge Abschließung, die starre Über- und Unterordnung, das ganze Heer von Großbeamten und Großlogengerichtshof, die zahllosen Gelöbnisse, Gebote, Verbote. Und das soll einer glauben? Im Übrigen, vielen Dank, Bruder Schlesinger, für das offenherzige Eingeständnis, dass die bisherige, bloß humanitäre Tätigkeit der österreichischen Logen nur der Köder, das Aushängeschild, die Maske gewesen ist. Diejenigen, die das, was Sie, hochehrwürdigster Großmeister, heute offen gestehen schon früher behauptet haben, galten bekanntlich als Ehrabschneider und Verleumder.